1. We had dir, du verwaster, der selbst kein verwastung erfer, und du truloser, der kein trulosigkeiter liebter. Sobald du deins astoring bindetist, wirst du selbst verwustet wer denn, und wenn du dein untrue volendetist, wird man dich ebenfalls untrue behandeln. 2. Jahwe, erbarm dich unser, denn auf dich setzen wir unsere Hoffnung. Sei unser Schut jeden Morgen und unsere Hilf in Zeiten der Bedrängnis. 3. Angesichts deines Machtigen Lams fliehen die Volker, und vor deiner Erhebungserstruen sich die Nationen. 4. Danach wird Büt gesammelt, anlich wie Huschrecken sammeln, und wie Käferum helofen, so eilen die Menschen, msie zu ergreifen. 5. Jahwe wird jedoch erheben sein, den erthronten der Hove, a word Zion mit recht und gerechtig keet erfüllen. 6. Du wirst sich hier zeiten erleben, in denen Weisheit und Erkenntnis als Rettender Reichtum dienen werden, und die Furcht Jahwe's Word ergroßter Schott sein. 7. Draußen klagen die Helden, und die Friedensboten weinen bitterlich. 8. Die Strassen sind verlassen, und die Reisenden haben aufgehört zu wandern, weil der Feind den Bund gebrochen, die Stadte missachtet und die Menschen verachtet hat. 9. Das Land trauert und welk dahin, der Libanon stirbt vor Scham ab, die Saronebin words wust, und basen soe Carmel verlieren lob. 10. Nun word ich ming heben, sprich Jahwe, nun word ich handeln und main markt sagen. 11. Empfangt der Hom und Gebart stoppeln, eua atem ist ein Führer, das uch selbst verzehren word. 12. Die Volker werden dann wie zu Kork verbrandt, anlich wie abgehauen Dornen, die vom Führer verset werden. 13. Hort, fernen, was ich getten habe, und erkennt, nahen, main Machtigen taten. 14. Die Sunder in Zion werden zitten, und die Gottlosen word ein Schorder pack ken, in dem sie fragen, wer von uns kann bei diesem verzehrenden Führer bestehen. Wer kann bei den Eugen Flammen wohnen? 15. Wer in Retschaffenheit wandelt und die Wahrheit spricht, wer unrechtmassig erwerben und guen verachtet und bestechinger blend, wer sein Oren vor Mordplänen verschliest und sein Organ darver bewahrt, boses zu sehen. 16. Dieser Word auf Anhoen wohnen, felsenfesten wer den sein Zuflucht sein Brot Word im gegeben und sein Wasser Word niemals versiegen. 17. Dein Organ wer den König in seiner Pracht sehen und ein Whitey's Land überblicken. 18. Dein Hers Word über die Vergangen Schreckenzeit nachdenken und fragen, wo ist der das Geld zahlte? Wo ist der is abwog? Wo ist der die Term zahlte? 19. Du wirst das Fresh Volk nicht mehr sehen, Jeans Volk mit Dunkler, unverstandlicher Sprech und einer Stammelnden, sinnlosen Zunj. 20. Blicke auf Zion, die Stadt unsere Fest. Dein Organ werden Jerusalem als ein sicher Wohnstadt sehen, als ein Zelt, das nicht versetzt Word, dessen Flock niemals herausgezogen und dessen Seil nicht zerreißen werden. 21. Den dort Word der Herrlich, Jahwe, zu unserem Wohl wohnen, wie Breitstrom und Fluss, die uns umgeben, jedoch kein Ruderflot befahren und kein Machtiges Schiff überqueren kann. 22. Denn Jahwe ist unser Richter, Jahwe ist unser Gesetzgeber, Jahwe ist unser König, a word uns retten. 23. Die Tor deines Feindes hangen schlaf herab, sie können den Maß nicht halten und das Siegel nicht spannen. Doch dann word Reiche Butte verteilt werden, so dass selbst Lami reichlich plundern können. 24. Kein Bewohner word mehr sagen, ich bin krank, denn die Volk, das dort lebt, sind sein Sunden Verge Ben.